Hallo. Hallo. Sie hören die Sendung Grüße aus Deutschland. Herzlich willkommen zur Folge Ramadan und Weihnachten. Weihnachten und auch Ostern sind die größten christlichen Feste. In Deutschland sind 68% der Bevölkerung Christen. Aber welche großen Feste haben andere Religionen, die es auch in Deutschland gibt? Zum Beispiel sind 3,2% der Menschen, die in Deutschland leben, Moslems oder Muslime. Das sind über 3 Millionen Menschen. Was machen Sie an Weihnachten? Die meisten kommen aus der Türkei. Es gibt aber auch 250.000 Muslime, die deutscher Abstammung sind. Wir haben heute Ayşe bei uns zu Gast. Ayşe kommt aus der Türkei und ist Muslimin. Ihr Mann Klaus ist Deutscher. Die beiden leben in München. Ayşe spricht zwar gut Deutsch, aber sie traut sich leider nicht, im Radio Deutsch zu sprechen. Deshalb habe ich ein tolles neues Übersetzungsprogramm für PCs mitgebracht. Wie bitte? Ein Übersetzungsprogramm für PCs? Aber du kannst doch übersetzen. Du kannst doch ein bisschen Türkisch. Naja, schon. Aber der Computer kann das viel besser. Lass mich nur machen. Na gut. Hier habe ich noch eine Soundkarte. Moment. So, jetzt können wir die Übersetzung sogar hören. Na, da bin ich ja gespannt. Also, ich stelle jetzt mal eine Frage. Ayşe. Welches große islamische Fest feiert ihr? Ben ve eşim Klaus Ramazan Bayramını burada kutluyoruz. Ich und mein Klaus feiern Ramadan. Hä, was war denn das? Na, dein tolles Übersetzungsprogramm. Aber wie kann denn das sein? In der Beschreibung stand doch... Was hat Ayşe wohl gemeint? Die Frage war, welches große islamische Fest feiert ihr? Ich und mein Klaus feiern Ramadan. Ayşe meinte natürlich, ich und mein Mann feiern Ramadan oder den Ramadan. Genauer gesagt, das Ende des Ramadan. Der Ramadan ist ein islamischer Fastenmonat. Man fastet, wenn man nichts isst. Fasten. Hören wir Ayşe. Bir ay oruç tuttuktan sonra gerçekten bir bayram gibi. Vorher in Monat Ramadan wir fasten. Vorher im Monat Ramadan fasten wir, oder? Wir fasten vorher, im Monat Ramadan. Ja, im Islam fastet man einen Monat, genau 30 Tage im Jahr. Konkret heißt das, man darf erst etwas essen und trinken, wenn es dunkel wird. Adi, könntest du bitte das nächste selbst übersetzen? Unsere armen Hörerinnen und Hörer. Na gut. Wie feiert man das Ramadanfest eigentlich, Ayşe? Biz onu Münih'te, camide bir dua ile kutluyoruz. Die Feier fangen wir mit einem gemeinsamen Gebet in der großen Moschee in München an. Also, sie beten zusammen in der Moschee. Ach, jetzt weiß ich, wo der Fehler am PC liegt. Moment. Und was macht ihr danach, Ayşe? Bundan sonra arkadaşlarımızla birlikte bir şeyler yer ve içeriz. Danach. Wir mit Freunden essen und trinken. Wie heißt es korrekt? Danach? Danach essen und trinken wir mit Freunden. Würdest du jetzt bitte übersetzen, Adi? Na gut. Ayşe. Dein Mann Klaus ist Deutscher. Feiert er Weihnachten? Hayır, o Müslüman olduğundan beri Noel Bayramı'nı çok kutlamaz. Bu biz evlenmeden önce oldu. Ama biz Noel Bayramı'nda onun ailesini ziyaret ederiz ve birlikte yemek yeriz. Oh nein, er feiert nicht mehr Weihnachten, seit er Moslem geworden ist. Das war ein Jahr, bevor wir geheiratet haben. Aber wir besuchen seine Eltern zu Weihnachten und wir essen zusammen. Das gemeinsame Essen ist ja anscheinend überall wichtig. Egal ob Ramadan oder Weihnachten. Und was esst ihr? Also, bei uns gibt es am Heiligen Abend nur eine Kleinigkeit. Wurstbrot oder so. Das große Essen gibt es bei uns erst am Tag nach dem Heiligen Abend, am 25. Dezember. Und warum? Aus Tradition. Ja, ich habe mal gelesen, dass die Christen früher, vor Weihnachten, einen Monat lang gefastet haben. Vom 25. November bis zum 25. Dezember. Aha, die Christen haben also auch gefastet. Früher. Aber dann, am 25. Dezember? Wenn man einen Monat nichts gegessen hat, also theoretisch, dann gibt es Gänsebraten mit Klößen und Rotkraut. Klöße sind nämlich Kartoffelbällchen. Und Rotkraut ist roter Kohl, also Gemüse. Aber nochmal zurück zum Heiligen Abend. Also, wir essen zusammen Wurstbrot. Und was macht ihr dann? Dann zünden wir die Kerzen am Weihnachtsbaum an. Und dann kommt die Bescherung. Die Bescherung bedeutet, man gibt sich die Weihnachtsgeschenke. Wir singen auch am Heiligen Abend. Was singt ihr denn? Na, zum Beispiel Leise rieselt der Schnee. Oh, das kenne ich. Komm, wir singen zusammen. Gut, aber erst der Text. Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee. Was könnte rieseln bedeuten? Rieseln bedeutet hier langsam fallen. Still und starr ruht der See. Still und starr ruht der See. Warum ruht der See wohl still und starr? Weil er zugefroren ist. Das Wasser ist zu Eis geworden. Weihnachtlich glänzet der Wald. Glänzen, das bedeutet funkeln, glitzern. Freuet euch, das Christkind kommt bald. Wer ist das Christkind? Der kleine Jesus. So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gibt es etwas ganz Besonderes. Einen Chor mit Ihnen und mit Aisha aus der Türkei. Und mit Anna und mir aus München. Hier nochmal der Text. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freuet euch, das Christkind kommt bald. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Glänzet der Wald, freut euch, Christkind kommt bald. Bald ist heilige Nacht, wo der Engel erwacht, hört nur, wie lieblich es schallt. Kommt bald. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.